6 Uhr morgens, die anderen schlafen noch. Erstmal ein Kaffee im Stiel. Kurz ins Bad, dann die Kids aus dem Bett geholt. Noch schnell die Brote geschmiert. Und auf dem Weg in die Arbeit noch die Eltern besucht. Als wäre es nicht genug. Du haust mich um mit deiner Kraft, wie du das alles wieder schaffst. Du haust mich um an jedem Tag. Ein Wahnsinn, was ich an dir hab. Hast alles im Griff, hier läuft nicht so ohne dich. Einfach unglaublich, wie du bist. Du haust mich um. Berg wartet noch, der macht sich nicht von allein. Doch davor eine kurze Geschichte erzählen, eine gute Nacht für die Kleinen. Noch ein, zwei Telefonate, einem Freund geht's nicht gut, als wäre der Rest nicht genug. Du haust mich um mit deiner Kraft, wie du das alles wieder schaffst. Du haust mich um an jedem Tag. Ein Wahnsinn, was ich an dir hab. Hast alles im Griff, hier läuft nicht so ohne dich. Einfach unglaublich, wie du bist. Du haust mich um mit deiner Kraft, wie du das immer wieder schaffst. Du hast immer den Plan, hältst alles zusammen und nichts wirft dich aus der Bahn. Die Welt wäre nicht so schön, wie sie ist, ohne starke Frauen wie dich. Du haust mich um mit deiner Kraft, wie du das alles wieder schaffst. Du haust mich um.